WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, das ist unsere letzte Ausgabe in dieser Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Susi und die Susi ist 47. Hallo Susi. Hallo Domian. Hallo. So, weswegen hast du angerufen? Ich habe ein Problem und stehe total auf dem Schlauch und weiß nicht, was ich machen soll und hätte gerne deinen Rat. Dann leg mal los. Ja, ich habe einen Bekannten seit einem halben Jahr und wir treffen uns, um Spaß zu haben und das ist alles gut und hat sich auch eine Freundschaft entwickelt und ich war der Ansicht, dass er so ein eingefleischter Junggeselle ist und alles gut. So, vorgestern sind wir uns ein bisschen näher gekommen und haben herausgefunden, dass wir auch auf einer anderen Ebene gemeinsame Interessen haben, nämlich im Bereich SM. Mhm. Also er ist, wir haben das auch schon vorher gemerkt natürlich, aber sind diesen Weg nie gegangen. Er ist dominant sadistisch, ich bin devot masochistisch, passt wunderbar. Mhm. Und das hat so eine Entwicklung angenommen, dass ich irgendwann da saß und denke, wow, das passt perfekt. Mhm. Also verschiedene Techniken und verschiedene spezielle Dinge, die ich halt gerne machen möchte und die er gerne machen möchte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da Gefühle entwickle. Quatsch, die hatte ich wahrscheinlich auch vorher schon. Also ich glaube, ich war schon vorher auch schon in ihn verliebt, aber das ist so das erste Mal gewesen, dass von ihm auch was kam aus dieser Richtung. Und das ist halt sehr intensiv gewesen. Und dann habe ich so die ganze Nacht nachgedacht, was machst du jetzt da draus? Und war mir klar, dass ich mich darauf einlassen möchte, dass ich diesen Weg auch mit ihm gehen möchte. Mhm. Und dann kam gestern Morgen eine SMS von ihm, du, wir müssen reden. Das klingt nicht gut. Ja. In der Regel. Ja, Also es ist der totale Klassiker, er ist verheiratet. Also ihr habt denn geredet? Wir haben, ja, entschuldige, er war hier und hatte natürlich Zeit. Und er war hier und dann sagte er mir halt, dass er verheiratet ist und dass sie aber diese Ehe schon seit langer Zeit nicht mehr so funktioniert und dass sie auch krank ist. Und Davon hatte er vorher nichts gesagt? Nee, das war auch okay, weil wir hatten von Anfang an, wir haben uns im Internet auf so einer Erotikplattform kennengelernt. Aber fragt man denn da nicht, bist du eigentlich solo? Oder geht man davon aus, dass man solo ist? Also ich glaube, er hat mal gesagt, er ist solo, aber darum ging es nicht. Also das war auch für mich nicht wirklich wichtig. Solange gut, jetzt ist er zu dir gekommen, er hat geredet, er hat gesagt, dass er verheiratet ist, dass die Beziehung zwar nicht mehr doll läuft, aber er ist verheiratet. Ja. Hat er Kinder? Nee. Wie alt ist er? 2 Jahre älter, 49. Ja. So, und was heißt das jetzt? Er hat dir das jetzt offen hingelegt und was bedeutet das? Wie stellt er sich die Zukunft zwischen euch beiden vor? Boah, so weit sind wir noch nicht. Also er ist hergekommen, er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, dass er das beenden will oder so. Mhm. Also er ist hergekommen in der Hoffnung, dass es eben nicht zu Ende geht, sondern dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Achso, er ist gekommen quasi, um dir die Wahrheit zu sagen, aber nicht um irgendetwas zu beenden oder einzuschränken. Nein. Ja, das ist ja schon mal gut. Ja. Das ist schon mal ein guter Zug. Ja. Aber? Ich habe mich immer in meinem Leben in solche Sachen gestürzt. Ja, halt über Kopf rein, genieß es, solange es gut geht, auch wenn du hinterher da sitzt und ganz böses Herzeleid hast. Wurscht. Den Preis bin ich für den Spaß auch bereit zu zahlen. So, jetzt weiß ich aber, dass wenn ich so eine intensive Beziehung eingehe, weil SM, DS, das ist sehr, sehr intensiv. Das ist emotional hoch 10, hoch 20. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich, oder nein, dass ich mehr möchte, als er geben kann. Oder ja, das ist jetzt, Moment, das ist jetzt die Frage. So wie ich es gerade verstanden habe, bist du im Moment schon sehr interessiert an diesem Mann? Ja. Schon, da spielt das Herz auch schon mit? Ja. Und aber er doch auch, in dich. oder? Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Er war gestern hier total nervös und aufgeregt und im Prinzip hatte der so eine Angst, dass ich ihn nicht rausschmeiße, weil. Warum trennt er sich nicht von seiner Frau? Das ist mir wurscht. Das soll er auch nicht. Also, das ist dir wurscht? Ja, nein, der soll das auf gar keinen Fall. Guck okay, mal. Okay, Moment. Dann sehe ich die Problematik nicht. Was spricht dagegen, dass du dich dann darauf einlässt? Mensch, Susi, wenn du da einen Typ gefunden hast, den du gut findest, ihr habt euch jetzt ein halbes Jahr beschnuppert und ja. Ihr kommt gut miteinander klar. Ja. Und jetzt entdeckt ihr auch noch eine gemeinsame Sexualität. Ja. Was willst du denn mehr? Du bist 47 Jahre, wie lange bist du Solo schon? Naja, das ist noch nicht so lange, aber ja, okay, wie auch immer. Was soll denn noch anders jetzt? Welche Konstellation wäre dir denn noch lieber? Ja, dass er eben halt wirklich frei ist. Ach, jetzt doch. Gerade hast du gesagt, das ist dir egal. Ja, siehst du. Da sehen wir die Verstrickung. Ja. Ich finde ja, wenn gewisse Grundkoordinaten stimmen, sollte man sich auch auf ein Risikounternehmen einlassen. Ja, das habe ich auch immer gemacht, aber diesmal ist es wirklich, weißt du, das wird einfach sehr intensiv werden zwischen uns. Das ist ja jetzt schon auf der normalen Ebene. Dann lass es doch intensiv werden. Du bist ja eh jetzt schon, glaube ich, so verwickelt, dass du gar nicht mehr zurückgehen kannst. Ich kann nicht mehr zurückgehen. Das ist eben die Frage, also zum bisherigen Status, der ist ein super Kumpel, der ist ein toller Freund, ich kann mich 100% auf ihn verlassen. Ist doch perfekt. Ist doch super. Da kommen wir auch nicht wieder hin. Also wenn ich jetzt einen Rückzieher mache, wenn ich sage, du... Nein, das ist mir klar. Aber das ist doch toll, dass das nicht irgendwie so eine komische, abgefahrene Sexnummer ist, sondern dass ihr euch auch herzensmäßig und allgemein so gut versteht. Alle Bereiche sind einfach schön mit ihm. Dann genieß es, nimm es hin. Und wenn du in einem Jahr volle Kanne auf die Schnauze fällst, dann hat es sich vielleicht gelohnt, dieses Jahr über so etwas Ungewöhnliches, Intensives, Verrücktes zu erleben. Mach es. Ich habe das immer so gemacht, aber jetzt schaltet sich mein Kopf ein. Der Kopf hat sowieso keine Chance mehr, glaube ich, im Moment. Okay. Susi, also wir können ja gerne mal in einem halben Jahr reden. Ich wäre gespannt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja, ich bin gespannt. Ich möchte es, glaube ich, wirklich. Ja. Ja, aber ganz im Ernst, ich glaube in der Tat nicht, dass du rein aufgrund der Ratio sagst, nein, auf Wiedersehen, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich. Ich vor allen Dingen will ich ihn auch nicht verlieren. Er ist als Mensch einfach auch sehr, sehr kostbar und sehr wertvoll. Und es gibt so wenig kostbare Menschen. Ja, das musst du mir nicht sagen. So. Du mir auch nicht. Susi, mach es, genieß es. Ach, Domian, ich danke dir. Alles Gute. Danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 und wir machen weiter mit dem, meine Regie sagt mir nichts. Mit Ilona und Ilona ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ilona, um was geht's bei dir? Ich möchte eigentlich was Positives erzählen, obwohl es eigentlich ein trauriger Anlass ist. Mein Sohn ist tödlich verunglückt. Wann? Durch einen Stromschlag. Wann ist das passiert? Das ist vor knapp einem Jahr passiert. Wie alt war dein Sohn? Mein Sohn war 26. Was ist denn da genau passiert? Es war eine Wasserpumpe, die er angegriffen hat, also umsetzen wollte. Und da war dann irgendwie Starkstrom drauf. Das ist nicht hundertprozentig geklärt. Das Landeskriminalamt hat untersucht. Aber so hundertprozentig kann man das nicht sagen, was die Ursache war. Aber es war ein Stromschlag. Aber wie das dazu gekommen ist, ist es sehr, sehr schwierig. Das ist nie geklärt worden. Bitte? Das ist nie geklärt worden. Nein, es ist noch bei der Staatsanwaltschaft. Ach so. Und dieser Stromschlag war sofort tödlich? Ja, er war sofort tot. Das heißt, da muss ein Starkstrom drin gelegen haben? Ja. Die haben Bodenproben, Bohrungen gemacht dort im Garten, wo es passiert war. weil sie dachten, da würden Leitungen liegen, aber das war es dann wohl auch nicht. War dein Sohn war der Heimwerker, ist es ihm so passiert? Nein, das war bei Freunden. Also nicht im Beruf ist es nicht passiert? Nein, nicht beruflich, war bei Freunden. Mhm. Es war ganz schlimm, es waren junge Leute da, seine Freunde, die das ja auch miterlebt haben. Die das gesehen haben? Ja, ich bin ja erst später dazugekommen, da war er wohl schon, die haben ihn ja trotzdem ins Krankenhaus gebracht und ihn versucht, eine Stunde zu reanimieren. Mhm. Wie ich da, ja, ich wurde dorthin gebracht von der Kriminalpolizei, die haben mich zum Krankenhaus gefahren. Mhm. Und ja, na jedenfalls kam sie nachher und sagten, er hat nicht überlebt, aber ich habe es auch schon gespürt gehabt. Bist du denn auch in das Zimmer noch reingegangen? Wo mein Er war auf der Notaufnahme, ich bin hineingegangen, ich wollte mein Kind sehen. Mhm. Erst wollten sie es nicht, aber man hat dann mich doch noch hineingelassen, das fand ich auch toll. Mhm. Ich habe die Zeit bekommen, die ich brauchte dort. Du warst dann noch alleine mit ihm? Ja, ich konnte mich verabschieden. Wo ist denn der Vater gewesen? Bitte? Wo ist denn der Vater deines Sohnes gewesen? Ich lebe alleine. Ich habe meine Söhne alleine großgezogen. Ja. Wie mein Sohn anderthalb war, ist der Vater gegangen. Dann konntest du dich im Krankenhaus dann noch von deinem Sohn verabschieden? Ja, habe ich auch gemacht. Und dann, was ich toll fand, war die Kripo hat die Freunde mit ins Krankenhaus gefahren, die waren auch dann da. Und nachher haben die mich auch zu meinen Eltern gefahren, weil einer muss es denen ja auch sagen, den Großeltern. Ja, das war eine schlimme Zeit, aber ich habe... Du wolltest gerade sagen, dass du, obwohl es sehr traurig ist, etwas Positives erzählen wolltest. Ja. Ich muss sagen, es ist ein trauriges Erlebnis. Es ist auch schlimm, aber auf der einen Seite sage ich auch, es war gut so, wie es war, weil wenn er überlebt hätte, das hätte er nicht gewollt. Er wäre ein pflegebedürftiger Mensch gewesen. Und das wäre es nicht gewesen. Was ich festgestellt habe, er hat tolle Freunde, hätte ich nicht gedacht, wie viel Freunde er hat. Und seine Wohnung musste ja auch aufgelöst werden und die haben alles übernommen, die haben alles geregelt. Die waren immer für mich da und sind heute noch immer für mich da. Das ist eine schöne, das ist wirklich schön zu hören. Das hört man nicht so oft. Nein. Und ich habe auch gearbeitet, aber im März hatte ich dann meinen Zusammenbruch, dann ging es nicht mehr. Und da muss ich sagen, da habe ich festgestellt, wie gut eine Krankenkasse sein kann. Man hört ja immer so was Negatives. In der Regel ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe eine Reha bekommen, die war toll. Und wie ich wiederkam, mir ging es da psychisch nicht sehr gut. Ich habe innerhalb von 48 Stunden eine Therapeutin gehabt. Die hat die Krankenkasse besorgt und das passt auch sehr gut. Die Krankenkasse hat das sogar besorgt, ja, organisiert. Die haben sich drum gekümmert. Und dann kannst du aber vom Glück reden, dass du da gut betreut wirst. Ja, auch die rufen einmal im Monat an und fragen, ob sie noch was tun können. Die haben Konzentrationstraining. Bist du denn Privatpatientin? Nein. Nein. Normaler Kassenpatient. Ja, dann ist es wirklich ein ausgesprochener Sonderfall. Ja, ich war so überrascht, welche Hilfen ich da bekomme und dass die wirklich alles versuchen, was möglich ist, damit ich wieder den Weg ins Leben finde, weil das ist eigentlich das Schlimme für mich im Moment. Hast du denn jetzt den Eindruck, dass du jetzt zumindest ein wenig schon auf dem Weg wieder ins Leben gegangen bist? Ja. Das schon. Durch die Therapie, die ich habe. Ich habe eine tolle Therapeutin und die begleitet mich jetzt, so lange wie ich sie brauche, so in das andere Leben, was ich habe. Weil ich merke, ich habe mich sehr verändert. Ich sehe viele Dinge auch anders. Was siehst du jetzt anders durch den Tod deines Sohnes? Wie wertvoll das Leben ist. Dass es ein Geschenk ist und dass ein hohes Gut ist, womit man vernünftig umgehen muss und dass das Leben nicht nur aus Arbeiten besteht. Man muss sich Zeit für sich nehmen und dass man selber wichtig ist. Und das habe ich die ganze Zeit nicht gehabt. Ich habe immer versucht, meine Kinder großzuziehen, gearbeitet und getan und gemacht, um weiterzukommen. Ja, wie ein Workaholiker fast. Es gibt noch ein Kind, einen Sohn. Ja, ich habe noch einen Sohn. Ja, wie alt ist der? Der ist, jetzt ist er auch 26, der ist anderthalb Jahre jünger. Der hat auch sehr gelitten, leidet, ist immer noch traurig. Aber er hat es am Anfang gehabt, dieses Tief. Und jetzt ist es besser. Kannst du ihm das auch so vermitteln, was du mir gerade gesagt hast? Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Es quietsche ein wenig. Ja. Jetzt geht es besser. Kannst du mich jetzt besser hören? Ja. Ich wollte fragen, kannst du ihm das auch so vermitteln, wie du es uns gerade gesagt hast, wie du jetzt das Leben anders siehst? Ja. Ja. Und für ihn auch. Es hat sich für ihn ja auch verändert. Er hat so die Veranlagung wie ich zu arbeiten und er hat dann auch direkt gesagt, ich habe nur ein Leben und es kann nicht sein, dass ich nur arbeite, weil er auch so arbeitswütig ist. Und er lebt auch anders. Da kann man ja sagen, dass dieses große Unglück, der große Verlust, euch zu einer wahrscheinlich sehr wichtigen Lebenseinsicht geführt hat. Ja. Und insofern sogar etwas Gutes hat, sofern man davon als gut sprechen kann, wenn jemand stirbt. Aber man kann es ja vielleicht doch so sehen. Ja, es ist ein Geschenk, was er uns hinterlassen hat. So sehen wir das. Obwohl ich weiß, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, weil ich gerade erst in dieser Trauerverarbeitung bin. Aber ich denke, ich werde es finden, aber es ist halt vieles anders. Ja. Man sieht auch vieles anders, worüber sich andere Leute aufregen, wo man sagt, hallo, es gibt doch viel Wichtigeres, das ist doch gar nichts. Weil das Leben ist so wertvoll. Oder wenn man seine Kinder hat, das ist so wertvoll. Man soll jeden Tag genießen. Und das Beste daraus machen. Ja, und das ist, was vielleicht für mich auch ein bisschen leichter ist. Bei mir sind keine offenen Fragen, weil wir, obwohl er nicht mehr zu Hause gewohnt hat, wir haben ständig Kontakt gehabt, wir haben ein sehr intensives Familienleben und es sind keine Fragen offen gewesen. Das ist auch sehr gut, wenn man das sagen kann. Ja, hätte ich ihm das noch gesagt. Genau. Was komisch war wohl, als ob er es geahnt hätte, er hatte wohl ein paar Wochen vorher zu den Freunden gesagt, einfach mal so, wenn mir mal was passiert, passt auf meine Mama auf oder... Eine Woche vor seinem Tod hat er mich in den Arm genommen, meinte, er hätte mich so lieb, das soll ich nie vergessen. Und da sage ich mir irgendwo, vielleicht hat er unbewusst, ich sage immer, der liebe Herr da oben, ihm nochmal die Möglichkeit gegeben, sich zu verabschieden. Liebe Ilona, vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns das so gesagt hast. Das fand ich sehr bewegend und sehr richtig, was du gesagt hast. Ja. Vielen, vielen Dank und alles Gute für den weiteren Weg. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1.19 Uhr und hier ist Katrin, 24. Guten Morgen, Katrin. Ja, hallo. Hallo Katrin. Domian. Weswegen rufst du an? Ja, selbst nach einem Jahr immer noch ein bisschen schwierig auszusprechen. Mein Bruder hat versucht, meinen Vater zu töten. Wie alt ist der Bruder? 28. Und wann hat er das gemacht? Na, vor einem Jahr. Ja. Und vor einem Jahr. Warum hat er das gemacht? Ja, mein Vater ist kein netter Mensch, sag ich mal so. Ja, halt auch Gewalt, beleidigen, uns auslachen. Das ist schwierig. Also ihr hattet auch keine gute Kindheit bei dem Vater? Nein, natürlich nicht. Also es gab Gewalt auch, er hat euch geschlagen? Ja, also als Beispiel im Wohnzimmer hatten wir immer so einen Hocker. Wir mussten die Hose ausziehen, drüber beugen und dann hat er von einer Müllschaufel genommen, die war aus Metall und da immer auf den Arsch drauf gehauen. Er hat immer gesagt, ich prügel euch, bis ihr lacht. Und das hat er immer wieder gesagt und mein Bruder hat dann irgendwann mal aus Spaß dann wirklich angefangen zu lachen. Dann ist er richtig ausgerastet. Was? Du lachst nicht aus. Wer glaubst du, wie du bist? Und hat dann natürlich noch viel schlimmer draufgehauen. Ich erinnere mich noch, dass er es mit der Hand gemacht hat bei mir. Und ich habe richtig diesen Handabdruck gesehen. In rot und dick und halt sowas. Wie oft kam das vor, dass er solche Sachen mit euch gemacht hat früher? Ich weiß nur, dass ich jeden Tag um mein Leben, ich hatte wirklich jeden Tag Angst, ich muss sterben. Also diese Angst war einfach jeden Tag da. Und die Mutter? Wie hat die Mutter sich verhalten? Sie hat geweint, sie hat ihn immer hinten von an der Schulter angetippt, hör doch auf, hat geweint, hat immer gezittert und wenn er dann weg war, hat sie sich den Kopf gegen die Wand gehauen. Die Mutter hat sich den Kopf gegen die Wand gehauen? Ja, und hat immer ganz da geweint und warum hört er nicht auf und habe ich sie immer getröstet, ich war immer für sie da und alles, genau wie für meinen Bruder. Also das ganze Leben, die ganze Kindheit war voller Gewalt und Angst, so wie du es jetzt geschildert hast. Und du kannst gar nicht die Zahl nennen, wie oft das vorgekommen ist, weil es wahrscheinlich unendlich viel vorgekommen ist. Ich habe so eine Milliarde Erinnerung, also was heißt eine Milliarde Erinnerung? Ich habe vieles, was ich nicht richtig erinnere, sage ich mal so. Also ich habe irgendwie im letzten Monat erinnere ich mich auf einmal an viel mehr auch. Mhm. Das macht mir auch zu schaffen irgendwie. Und kommt immer mal wieder was Neues. Jetzt erzähl doch mal genau, was da passiert ist vor einem Jahr. Ja, okay. Mein Bruder ist zu meinem Vater in die Wohnung, was schon extrem selten vorkommt, eigentlich nur, wenn er Geld braucht. Und wollte mit ihm Schach spielen, was schon komisch war, weil die haben natürlich kein gutes Verhältnis, kannst du dir vorstellen. Dann haben sie halt, also er hat ihn auch, als er reingekommen ist, gleich umarmt, mein Vater. Das hat er noch nie gemacht, also das war auch sehr, also ich weiß das alles nur vom Hörensagen, von meiner Familie. Wer hat es dir erzählt, wer war denn da noch bei? Da war niemand dabei, es war wirklich nur mein Vater und mein Bruder. Okay, dann hat das dein Bruder erzählt. Und das hat mir mein Vater erzählt. Mein Bruder erzählt mir eine ganz andere Variante. Okay, wie ging es dann weiter? Ja, und dann haben sie Schach gespielt. Mein Bruder hat sogar gewonnen. Und nach dem Schachspielen ist er aufgestanden und hat zu meinem Vater gesagt, ich töte dich jetzt. Vater, ich töte dich jetzt. Dann hat er zwei Messer rausgeholt. Was hat er geholt? Zwei Messer hat er rausgeholt aus seinen Hosentaschen. Der Bruder. Und genau, der Bruder. Und dann ist er auf meinen Vater los, wohl Brustbereich. In dem Moment hat mein Vater aber noch den Wohnzimmertisch nehmen können, gegen meinen Bruder schmeißen können. Das nächste, was ich so weiß, was mir erzählt wurde, ist, dass mein Bruder halt dann wieder die Messer genommen hat. Er hat also den Rücken, die Schulter eingestochen, Bauch, Oberschenkel und die Handgelenke, da wo die Adern sind an der Hand. Also es muss wohl zum Gerangel auch gekommen sein. Mein Vater konnte dann irgendwie die Wohnzimmertür schließen, verbarrikadieren und dann hat mein Bruder die Messer genommen und weiter an die Tür eingestochen. Er hat versucht reinzukommen. Wahnsinn, das ist ein Exzess, ein Gewaltexzess. Hat dein Vater nicht gebrüllt oder um Hilfe gerufen? Ja, er hat um Hilfe gerufen, Hilfe, Hilfe, mein Sohn versucht mich abzustechen, Hilfe, Hilfe, Feuerwehr, Polizei. Wie kam es denn dann, dass dein Vater gerettet wurde oder nicht getötet wurde? Ja, also mein Bruder ist dann irgendwann, also erstmal hat er dann auch noch, mein Vater trainiert sogar, hat Hanteln genommen, durch Fenster geworfen, ist immer noch nicht durchgekommen, er wollte unbedingt zu meinem Vater rein und konnte mein Vater irgendwie die Wohnzimmertür öffnen und dann hat er wohl einen Stuhl genommen und damit konnte er meinen Bruder wohl aus der Wohnung rausschubsen irgendwie. So. Und hat dann die Polizei angerufen? Nee, das hat er dann immer noch nicht gemacht. Mein Bruder ist dann weggerannt und dann ist mein Vater blutüberströmt, kann man sich also vorstellen, Treppenhaus so runter, hat bei der Nachbarin geklopft, die hat sich nicht getraut aufzumachen, die hat wohl durch den Spion geguckt, hat sich nicht getraut, hat dann nur gerufen, rufen Sie doch bitte die Feuerwehr, rufen Sie doch bitte die Feuerwehr, bis sie sich dann irgendwann getraut hat, die Tür aufzumachen und dann hat sie es wohl auch gemacht. Okay, und dann kam dann irgendwann Hilfe. Genau. Wohnt dein Vater im ersten Stock? Nee, der wohnt im zweiten. Achso, weil du gerade gesagt hast, der Bruder hat versucht, die Hanteln durchs Fenster reinzuschmeißen. Wie geht das? Ja, weil Wohnzimmer ist der Balkon begeber und vom Schlafzimmer ist der Balkon auch begeber. Ich verstehe. Also, so reinzukommen dann. Okay. Also ein irrer Gewaltexzess, obwohl sie vorher ganz ruhig lange zusammen Schach gespielt haben. Genau. Und dein Bruder, war nicht alkoholisiert, hatte keine Drogen genommen? Mein Bruder nimmt Drogen, schon seitdem ich denken kann, alles, was es gibt, ist so Heroin und alles. Schon immer, ich kenne ihn nicht anders. Glaubst du, dass er zu der Zeit auch Drogen genommen hatte? Er hatte mir erzählt, dass er an sich die Messer nur dabei hatte, weil er sich Heroin kaufen wollte und zum Schutz wollte er sich das holen. Und hat er das mitgehabt und... Er hat wohl also du weißt nicht genau, ob er Drogen genommen hat, weißt du nicht. Ja, aber ich Ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, schon als wir kleine Kinder waren, haben wir darüber geredet, wie wir meinen Vater töten könnten. Ja. Wir haben uns immer einen Spaß draus gemacht. Wir haben es irgendwie immer geplant, immer überlegt. Hatte er die Messer in der Tasche, in seinem Mantel oder in der Jacke? Oder wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, er hat die Messer geholt. Woher hat er die geholt? Genau, also Hosentasche hatte er mir zwar gesagt, aber ja, ich weiß es natürlich nicht. Mhm. Das wurde mir nur gesagt. So, jetzt... Was ist mit deinem Bruder passiert nach dem? Sitzt er im Gefängnis? Er sitzt in einer geschlossenen psychiatrischen, weil er ist schizophren und hat Psychosen durch die ganzen Erlebnisse durch meinen Vater. Achso, also wäre es eventuell so erklärbar, dass er das in einem psychischen Wahn gemacht hat, dass er durchgedreht ist? Ja, also vor Gericht wurde gesagt, er war unzurechnungsfähig. Er hat das gemacht, weil ihm das sozusagen Stimmen befohlen haben. Ne? Mhm. Ich weiß aber, an sich für mich ist es klar, es war geplant, weil wir schon immer drüber geredet haben. Also es gab eine endgültige Gerichtsverhandlung schon. Ja klar, er sitzt jetzt in einer geschlossenen. Und wie lange muss er da sitzen? Ja. Es heißt, bis er geheilt ist. Und der zweite Satz war, es ist nicht heilbar, seine Krankheit, da kann man nichts gegen machen. Im Endeffekt, er ist eine Gefahr für andere und für dich, wenn, er muss dranbleiben. Ja, wenn du sagst, dass ihr aufgrund der Gewaltexzesse von früher euch immer zusammen ausgedacht habt, wie ihr euren Vater umbringt, wie denkst du jetzt, bist du erleichtert, dass dein Bruder ihn doch nicht getötet hat? Oder Ich bin traurig, ich hätte gerne, dass mein Vater tot ist. Ach. Und hätte ich nicht so viel Angst, in den Knast zu kommen, würde ich mir eine Knarre nehmen und ihn erschießen. Oh mein Gott, wenn mein Vater das jetzt hört, wer weiß, ob er dumm anguckt. Wie geht es denn deinem Vater jetzt? Jetzt ist alles wieder gut. Also war halt im Krankenhaus. Anscheinend ist alles wieder gut. Hast du denn Kontakt zu deinem Vater? Seit Mai jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich es geschafft, das abzubrechen, dass ich einfach nicht mehr anrufe und auch nicht mehr rangehe, wenn das Telefon klingelt und... Wo ist die Mutter mittlerweile? Na, sie lebt halt noch bei meinem Vater. Achso, aber an dem Tag war sie nicht zu Hause? Nee, da war sie arbeiten. Warum ist denn deine Mutter immer noch bei dem Mann? Sie hat Angst. Ich war bestimmt erst 5 oder 6, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, komm, wir gehen ins Frauenhaus. Er ist gerade arbeiten, komm, lass schnell los ins Frauenhaus. Nein, er wird mich töten, er findet uns überall. Bis heute, ich habe ihr gesagt, komm in meine Wohnung, Aber sie ist nicht erreichbar und man kann ihr letztendlich nicht helfen, weil sie es nicht möchte. Was denkst du jetzt über deinen Bruder? Er tut mir leid, er kann ja nichts dafür. Obwohl du sagst, du glaubst, dass er das schon geplant hat. Na klar, also es ist der Hass. Dann könnte er ja doch was dafür. Ja, klar kann er was dafür, das stimmt schon, ja, das stimmt. Ist nur, es ist ja kein Wunder. Also, wenn ein Mensch einem anderen Menschen sowas Schlimmes wirklich sein Leben lang angetan wird, verprügelt wird, vermutlich misshandelt, beleidigt wird sein Leben lang, man will diesen Menschen noch tot sehen, man hat so Rachegefühle. Das ist normal, denke ich. Du hast vorhin einen Satz gesagt, den ich ganz, ganz schlimm fand. Du hast gesagt, als ich Kind war, hatte ich fast jeden Tag Angst um mein Leben. Ja, ich dachte immer, jetzt schlägt mich tot. Ich dachte immer, er bricht mir das Genick oder jeden Tag. Und ich glaube, der Satz verdeutlicht sehr eure Situation, in der ihr gelebt habt, die man sich als Außenstehender eigentlich so gar nicht denken kann. Ja. Natürlich ist die Tat nicht zu rechtfertigen, aber man kann vielleicht erahnen, was da in deinem Bruder los ist, oder man kann erahnen, was in dir los ist, dass du so einen krassen Satz sagst. Mir wäre lieber, wenn er tot wäre. Ja. Hast du denn mal für dich irgendwo mal psychologische Hilfe gesucht, dass du von dieser Vergangenheit ein bisschen loskommst? Ich war mal in 2 Therapiestunden und ich konnte es nicht mehr, weil die Therapeutin, die hat so geschockt geguckt und dann habe ich das selber noch als viel schlimmer empfunden und das war mir zu viel. Und Katrin, ich glaube, dass das für dich gut wäre, wenn du das machen würdest, und zwar aus folgendem Grund. Dass du eine Distanz zu diesem Mann kriegst. Dass du irgendwann gar nicht mehr sagst, ich wünsche, dass der tot ist, sondern dass du sagst, der ist mir vollkommen egal. Das wäre ein ganz großer Fortschritt. Solange du ihn hasst und du ihm den Tod wünschst, ist er in deinem Leben und er hat Macht über dich. Und jeden Tag denke ich nur, jeden Tag, Albträume, jeden Tag. Ja, genau, das meine ich. Ja. So. Und wenn du einen guten Therapeuten finden würdest, die gibt's ja, die muss man suchen, aber die gibt's schon. Dann könntest du vielleicht eine Chance haben, da rauszukommen. Ja. Ich möchte gern, dass die Magdalena, meine Psychologin heute im Hintergrund, dich mal noch ein bisschen berät diesbezüglich. Ich rate es dir dringend, das zu machen. Das ist so krass, was du alles erzählt hast. Jetzt einmal die Vergangenheit und jetzt, was vorgefallen ist. Nicht mal 1%. Ja, genau. Du hast wahrscheinlich nur so ein Mühe uns erzählt von all dem, was passiert ist. Katrin, wir rufen dich jetzt mal gleich nochmal an. Das heißt, die Magdalena ruft dich an. Alles klar. Ich wünsche dir, dass du das schaffst, bald Abstand zu kriegen von der ganzen Sache. Alles hab wirklich keinen Kontakt mehr mit dem. Das ist gut, dass du es abgebrochen hast. Ja, es fällt mir schwer, weil mir meine Mutter leid tut, aber es ist das Beste, es geht mir besser dadurch. Ja. Du hast deiner Mutter genügend gute Ratschläge gegeben und sie ist eine erwachsene Frau, sie könnte gehen. Und sie tut es nicht. Und da muss man das auch akzeptieren. Na klar. Ich danke dir. Sehr gerne, Katrin. Wir melden uns gleich bei dir. Ganz tolle Arbeit noch für dich. Dankeschön. Tschüss, Katrin. Gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Wir haben 1.32 Uhr. 1.32 Uhr. Und das ist jetzt der Hinweis, die Hinweiszeit für unser Thema nächste Woche. So, ihr Lieben, in Anbetracht von Halloween nächste Woche, was ich im Prinzip völlig bescheuert finde, dieses Fest, aber nun ist es nun mal so und dem kann man sich ja kaum entziehen, aber also in Anbetracht von Halloween und vor allen Dingen aber in Anlehnung an unsere letzte Themensendung diese Woche Mittwoch, die große Resonanz hervorgebracht hat, werden wir nächste Woche das Thema Horror machen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das Thema heißt Horror und ich möchte gerne mit euch über Horror und Grusel sprechen. Was habt ihr schon extrem Gruseliges erlebt? Zum Beispiel beim Gläserrücken, bei einer Geisterbeschwörung oder vielleicht sogar bei einem Exorzismus. Was war bisher für euch der reinste Horror, wenn ihr daran zurückdenkt? Und habt ihr vielleicht schon einmal einen richtigen Spuk erlebt? Ich erinnere mich an einen Anrufer hier in der Sendung, das ist schon viele Jahre her. Das war ein ganz seriöser junger Mann, der so mit solchen Sachen eigentlich überhaupt gar nichts am Hut hat. Und er erzählte wirklich mit Entsetzen, mit tiefem Entsetzen eine Geschichte so grob, dass er mit Freunden irgendwo in einem Ferienhaus war. Und die hatten nicht getrunken, die hatten keine Drogen genommen oder weiß ich was. Und jedenfalls, das habe ich noch in Erinnerung, diese kleine Szene, die er beschrieb, dass irgendwann, während die da in dem Ferienhaus saßen, ein Porzellan, eine Porzellantasse durch den Raum schwebte. Und er sich das überhaupt nicht erklären konnte. Ich glaube, der war sogar Naturwissenschaftler und alle anderen sich angestarrt haben und die Tasse ist dann zu Boden gegangen nach mehreren Metern und da war noch irgendwas passiert in dem Haus und seitdem war so das ganze Weltbild dieses Anrufers und auch derjenigen, die dabei waren, völlig erschüttert. Habt ihr so etwas Ähnliches auch schon mal erlebt? Viele erleben sowas, viele sagen, das ist völliger Blödsinn, aber irgendwie scheint was dran zu sein, weil es ja immer wieder erzählt wird. Also Horror, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin sehr gespannt. Freie Themennacht heute, freies Thema. Und es geht weiter mit dem Stefan. Stefan ist 44. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo Hörst Stefan. Du mich? Ja, ich höre dich sehr gut. Ja, wunderbar. Was ist dein Thema? Ja, ich gucke gerade hier aus Fernsehen und sehe dich halt immer zeitverzögert. Deswegen solltest du nicht auf den Fernseher gucken, das irritiert völlig. Genau, ich guck gerade woanders hin hier auf meinen Kater, alles gut, alles easy. Ja, ich rufe an zum Thema, das ihr Anfang der Woche hattet, nämlich, glaube ich, Dienstag, unerklärliche Geschichten oder so ähnlich. So war es, genau, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ja. Ganz genau, und da hatte ich mich schon gemeldet und bin auch sehr froh, dass der Redakteur dann mich nochmal zurückgerufen hat. So, also geht los. Ich erzähle erstmal gar nichts drumherum, sondern sage einfach, was ich erlebt habe. Es war zwischen 1990 und 1992. Ja. Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ja. Damals war ich zwischen 20 und 21. Ja. Und wir waren in einem Freibad in der Nähe von Kerkrade. Ich sag mit absoluter Sicherheit nicht den Namen des Schwimmbads. Da komme ich später drauf. So, und dann haben wir da gelegen und wir waren zu dritt da. Wir kamen aus dem Wasser. Marco, ein Freund, der jünger war, Andreas, ein Freund, der älter war. Und der Marco sagte dann, während wir uns so trocknen ließen, ich sehe da oben im Himmel, sehe ich drei Punkte. Und so hat das Ganze angefangen. Ja, und dann habe ich am helllichten Tag geguckt. am helllichten Tag im Freibad, also wirklich die ganze Wiese voll, es war richtig heiß, das Schwimmbad war rappelvoll ausverkauft. Ja, und dann habe ich hochgeguckt und habe halt auch 3 Punkte gesehen. Wie groß waren die Punkte? Ja, das ist schwer einzuschätzen. Also später habe ich erfahren, dass es zwischen 5 und 10 Kilometer Entfernung gewesen sein muss. Ich habe gedacht, also ich konnte es nicht einschätzen, weil die Punkte waren nicht einfach so, sondern die waren so, stell dir mal einen Spiegel vor oder irgendwas Reflektierendes, was, also stell dir eine reflektierende Kugel vor am helllichten Tag in der, im blauen Himmel. Also was sehr, sehr Strahlendes, was sehr Leuchtendes. Was unglaublich Strahlendes, sehr Leuchtendes. Und was auch nicht weiter so groß aufgefallen ist. So, wenn ihr beiden das gesehen habt, hast du denn nicht den anderen, die so um euch herum saßen, auch zum Himmel gezeigt? Dass auch das war genau das Thema. Also Andreas hat die Teile ja auch gesehen dann. Und jetzt langsam fing es also an, dass die Leute um uns herum, die saßen ja auch auf ihren Decken, das waren teilweise Familien mit kleinen Kindern, waren Jugendliche, waren Ältere dabei, also total gemischtes Publikum. Und alle guckten dann so nach und nach hoch und sahen auch diese 3 Teile. Aber alles war noch ruhig. So. Und wir haben dann gesagt, alles klar, Marco, also du siehst das nicht alleine, das ist jetzt, das sind wir alle. Wir waren auch nicht betrunken oder bekifft oder sonst irgendwas. Und dann ging es los, weil die drei Punkte auf einmal auseinandergingen. Erstmal nur ein bisschen. So, und dann war mein erster, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der UFO-Typ oder der, also ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch, aber ich bin jetzt nicht so der UFO. Spiritualität hat das nichts zu tun, wenn man ein UFO ist. Nee, genau. Also das ist das völlige Gegenteil und ich bin... Also die Assoziationen, die dann kamen bei dir oder bei euch waren, das sind UFOs? Nein, erstmal nicht. Also der erste Gedanke waren Ballons. Als die 3 noch in der Formation waren, haben wir gedacht, das müssen Ballons sein, weil die waren ja ganz still in der Luft. Ja. Also haben sich nicht bewegt, nicht nach links, nach rechts, nach vorne oder sonst irgendwas. Wie hat sich die Geschichte denn dann weiterentwickelt? Das kann ich dir sagen. Also die 3 sind dann auf einmal Formationen geflogen und sie waren nachher zu 5. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ich habe einen an der Waffe. Aber die haben einen Kreis gebildet. Das waren dann 5 Punkte. Aber mittlerweile musst du doch das ganze Schwimmbad da oben hinstarren. Ja, also wir waren uns dann alle sicher, mittlerweile auch die Nachbarschaft so, man hat sich dann auch ausgetauscht so, was kann denn das sein? Und alle waren erst auf Ballons, aber die können sich ja gar nicht so schnell bewegen und Hubschrauber würde man ja irgendwie auch erkennen und so weiter. So, ganz harmlos. Ja, wie endete denn diese Erscheinung? Das kann ich dir sagen, indem die 5er, also es waren ja nachher 5, die sind Formationen geflogen. Und zwar, also du musst dir das vorstellen, du siehst jetzt einen Kreis. Ja, okay, mach mal nicht so ausführlich. Wir haben es schon verstanden. Okay. Da sind 5 Punkte, die 10 Kilometer Entfernung sind die Formationen geflogen in allen möglichen Richtungen. Und es war der totale Hammer, weil das alle gesehen haben und alle haben gestaunt. Und jedes Mal, wenn eine neue Formation kam, also du musst dir vorstellen, von einem Punkt zum anderen in einer Millisekunde, also das war keine ganze Sekunde, ist 10 Kilometer weit entfernt. Und da haben wir gesagt, okay, das schafft kein einziges Flugobjekt. Okay, wie lange hat diese Erscheinung angedauert? Exakt 30 Minuten. Exakt 30 Minuten. Ja. So, dann waren sie weg plötzlich. Die waren weg. Ende. Danach gab es doch bestimmt irgendwelche Berichte in der Zeitung oder im Fernsehen. Habt ihr irgendwas das haben verfolgt? Das haben wir dann alles später erlebt. Ganz kurz nur noch, als wir aus dem Schwimmbad gingen, habe ich ganz viele verstörte Menschen gesehen. Und nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder, weil die Kinder haben nämlich gefragt, was das war. Das konnte man auch nicht erklären. Habt ihr denn in dem Moment gedacht, dass, also dann zumindest dann nach 30 Minuten gedacht, das sind UFOs? Der Redakteur hat mich gefragt, ob ich Angst gehabt hätte. Und dem, ich habe da zum ersten Mal in dem Augenblick drüber nachgedacht. Nein, ich hatte keine Angst. Ich fühlte mich beobachtet. Okay, meine Frage war ja gewesen, ob du gedacht hast, das sind UFOs. Also Ehrlich gesagt, ja. Ja. So, was hat denn hinterher dann das Fernsehen, vielleicht sogar hier die Kollegen vom WDR oder die Zeitungskollegen, was haben die berichtet, ja, was also das war? Also RTL, dein Redakteur hat mich gestern draufgebracht, der hat gesagt, er hat gegoogelt, das habe ich jetzt mittlerweile auch. Also es gab sogar Polizisten aus Belgien, die das gesehen haben, aus Aachen, die das gesehen haben. Mhm. Es gab F-17 Piloten, der diese Teile auffinden sollte und der gesagt haben, die sind mit 40 G an ihm vorbei. Mhm. Ist denn ich weiß eine, nicht, was eine, 40 G ist. Wahrscheinlich irgendwas wahnsinnig Schnelles. Ja. Ja. Ist denn dann von irgendeiner Seite eine Erklärung geliefert worden, was das vielleicht war? Nein. Nein, und, definitiv nicht, bis heute nicht. Bis heute nicht. Und also glauben wir daran, dass das eine UFO-Erscheinung war? Also 2500 Leute haben es gesehen und ich möchte jetzt... Ja gut, aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Der damals in dem Schwimmbad war, weil ich kann das ja gar nicht Leuten erzählen. Hör mal, Domian, pass auf. Ich kenne dich ja auch schon ein paar Jahre vom Fernsehen. Du kannst ja, wenn du sowas siehst, eigentlich selten das jemanden erklären, der es nicht erkennt hat. Entweder denkt er, du hast einen an der Waffe, du hast getrunken oder... Nee, du hast es jetzt schon, finde ich, sehr präzise erklärt. Dennoch, kein Mensch bezweifelt ja, dass ihr das gesehen habt. Das haben offensichtlich sehr viele Menschen gesehen. Ja, dennoch, gerade bei solchen Erscheinungen gibt es ja, ich kann die jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln, aber gibt es ja zahlreiche Erklärungsmuster, die man hinterher dann anwenden kann, was das eventuell gewesen sein könnte. Aber bisher gescheitert. Völlig. Das heißt, du persönlich glaubst wirklich daran, dass es UFOs waren? Also dieser M17-Pilot, der beschrieben hat, wie die mit 40 G an dem vorbeigeflogen sind, der weiß auf jeden Fall, dass es keine Ballons oder sonst irgendwas war. Es gab auch noch nicht diese Teile, die es heute gibt mit Kameras dran und die dann so rumfliegen und so. Ja. Das war in den 90er Jahren noch nicht. Okay, ich wiederhole noch meine Frage nochmal. Du glaubst also, dass das UFOs sind oder waren? Also ich, deswegen rufe ich an. Ich würde gerne eine Bestätigung haben von Leuten, die jetzt auch in dem Schwimmbad waren, weil ich weiß, dass es nichts Normales war. Na gut, aber das ist doch jetzt unbestritten, dass es viele Leute gesehen haben. Ob da jetzt nur 10 Leute dem zustimmen oder nicht, das ist doch völlig wurscht. Also wenn du mich genau fragst, du willst es wissen, Na, das hat aber jetzt lange gedauert, bis das rauskam. Ja, also du glaubst, Stefan. Stefan, der glaubt an UFO-Erscheinungen. Ja, weil ich es gesehen habe. Nur deswegen. Ja, aber man weiß ja nicht, aber du weißt ja nicht, ob du UFOs gesehen hast. Du kannst ja irgendwas gesehen haben, was man vielleicht sogar irgendwann oder hat man es vielleicht sogar damals erklären können. Du hast etwas gesehen, was du nicht begreifst, aber das heißt ja noch nicht, dass das UFOs sind. Aber diese Teile haben so viele Leute gesehen in diesen drei Ländern. Aber das beweist es auch nicht. Belgien. Ja, okay, aber das beweist es auch nicht. Das beweist auch nicht, dass das UFOs sind. Das beweist nur, dass da solche Erscheinungen waren. Da hast du vollkommen recht. Und zwar ist die allgemeine Strategie der Behörden so, dass sie sagen, von Zweiflern, die sagen, das ist eine neue Strategie, das war eine neue Kampfwaffe. Mhm. Das glaube ich aber nicht. Mhm. So schnell können die nicht sein. Die haben keine Luft gemerkt. Die sind, also ich weiß nicht. Aber komisch, dass sie dann nicht normal aufgetaucht sind, ne? Die sind danach wieder aufgetaucht in Kalifornien. 2 Jahre später ist dasselbe passiert. Aber frag mich nicht. Also ich sag nicht, dass wir allein sind oder dass wir nicht allein sind. Ich bin kein UFO-Glauber oder sonst irgendwas. Ich kann dir nur sagen, also was wir damals da erlebt haben, und es war auch ein ganz komisches Gefühl. Okay, Stefan, das haben wir jetzt alles gehört. Und ich glaube, das war auch hier sehr plastisch. Wir lassen die Geschichte einfach mal so stehen. Niemand weiß ja richtig, was da los war. Nee, keine Ahnung. Aber du hast es sehr, sehr ausführlich und gut erzählt. Ich danke dir vielmals. Danke dir. Und mal gucken, ob wir vielleicht noch andere Anrufer zu dem Thema haben. Wenn sich jemand melden, bitte auf deinen Redakteur, der Roland, der hat meine E-Mail. Okay, das können wir gerne weiterreichen. Das machen wir gerne, Stefan. Okay, tschüss. Vielen Ciao. Dank. Ciao. Tschüss. Stefan Berger ist besessen vom UFO-Wahn. Mann. Hier ist Steffi und Frank. 42 und 36. Hallo, Steffi. Hi, hier Steffi. Ja, so ähnlich. 36 und 43. Ja. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer zu Frank rüberreichen? Wir können das mit dem Lautsprecher versuchen, aber nee, mir wäre lieber gerade noch das Auto. Was? Er parkt das Auto? Ja, er ist so gut wie da. Okay. Okay, dann reden wir erstmal, Steffi. Genau. Um was geht's denn? Wir wollten einfach mal erzählen, wir waren heute Abend im Swingerclub. Also wir sind 3 Jahre verheiratet, 3 Jahre zusammen, 4 Wochen verheiratet und waren heute zum zweiten Mal im Swingerclub. Ach, nach 4 Wochen Ehe schon in den Swingerclub? Ja, sozusagen, nach 4 Wochen Ehe schon. Warum? Weil wir früher schon, also solo da unterwegs waren in dem, sag mal, in der Szene. Mhm. Kann man das so sagen? Kann man. Und einfach dann jetzt halt 3 Jahre zusammen sind und da schon immer drüber gesprochen haben. Ja, da war mal früher, ne, Vergangenheit, so. Aber halt nach der Hochzeit irgendwie erst gemerkt haben, wir könnten das doch eigentlich auch mal zusammen machen. Mhm. Und waren dann jetzt quasi heute zum zweiten Mal. Ach so. Und sind Das genau. Erstaunlich. Also drei Jahre zusammen und dann jetzt erst fangt ihr zart an, da gemeinsam hinzugehen. Genau. Warum eigentlich und nicht früher? Merken, keine Ahnung. Warum nicht früher? Schnucki, warum nicht früher? Ist Schnucki jetzt da? Schnucki ist jetzt da, genau. einfach, keine Ahnung. Vielleicht haben wir uns nicht genug vertraut. Ich habe immer gesagt, ich habe auch früher immer gesagt, ey, diese Leute, die als Pärchen da hingehen, wie krass ist das? Ich könnte das nie mit jemandem, den ich liebe. Ja. Ne? So. Also klar, Sex und Liebe kann ich trennen, aber nicht, wenn ich jemanden liebe, dann den Sex trennen. So, es kommt ja gerade noch heißblütig aus dem Swingerclub. Wie war's denn? Genau. Ja, witzig, aber also wir sind einfach ein bisschen geschockt irgendwie. Wir kommen uns so ein bisschen naiv vor oder warum? Hinterwäldlerisch, keine Ahnung, Landeier, weil alle sind so, ja, früher fanden wir das auch so wie ihr, ne? Aber heute machen wir das auch alles in getrennten Räumen und machen irgendwie auch Einzeldates und also irgendwie ist das hört sich so an. Die belächeln uns dann so, wenn wir sagen, nee, also für uns geht das nur gemeinsam und wir wollen unsere gemeinsame Sexualität bereichern. Mhm. Aber und wir wollen das nicht als, also für die anderen ist das irgendwie, kommt uns das so vor, als wenn das eine Fremdgeh-Alternative ist. Mhm. Aber ja, also nur weil ich nicht also in einer Beziehung. Ich hab keine Erfahrung mit Swingerclubs, aber mir haben hier schon viele Leute viel erzählt. Da war immer auch die Variante dabei, dass Pärchen zusammen in den Club gehen und als Pärchen im Club auch aktiv sind. Das schien mir gar nichts Besonderes zu sein. In eurem Club schon. Ja, das schien uns auch so. Ja. Das schien uns eigentlich auch so. Aber wenn man dann mit denen redet, dann hört man immer, ja, 4 ist ja auch einer zu viel und dann kann man ja auch besser irgendwie einzeln und einen Dreier machen. Mhm. Und gibst du mir mit den Franken mal, Steffi? Ja, mache ich. Also Schnucki, ne? Hi, Domian. Hallo, Schnucki wirst du genannt von deiner Liebsten. Ja, das ist doch so. Das ist ganz schön runtergenommen. Ganz schön runtergehalten. Nein, Quatsch. Wie hast du denn das heute empfunden, Frank? Ja, ich sage, also durch die Vergangenheit oder sowas, als einzelne Person ist das immer was anderes. So. Mhm. Aber wenn man als Paar jetzt irgendwie hingeht und man, ja, also wie gesagt, also es ist für uns eigentlich mehr so die Kirsche auf der Sahne. Also das ist eine Bereicherung für uns. Ja, aber offensichtlich, was habt ihr denn heute gemacht? Ja, wir haben uns heute mit Leuten unterhalten, aber wenn man die dann anspricht oder sowas, uns gibt es nur zu zweit und nie alleine, beziehungsweise, wie man sich das so ungefähr vorstellt, dann kommt dann auf einmal so ein komischer Blick oder ein Schlucken oder irgendwie so nach dem Motto, wie alleine geht's nicht und nee, das wollen wir nicht. Also ist gar nichts gelaufen heute? Nö, muss auch nicht. Nee, aber wir haben uns gut unterhalten. Also ihr sitzt dann nackt an der Bar und unterhaltet euch, oder wie? Nackt jetzt nicht. Also man hat so seine Dessous an oder sowas. Das ist halt eine Diskothek so. Ja. Auch als nur mit Dessous halt eben. Mhm. So, und man weiß halt, dass man was machen kann, aber man muss ja nicht unbedingt. Was heißt denn jetzt in deinem Fall Dessous? Was hast du angehabt? Ja, ich hatte so halt so eine Short halt mit Reißverschlüssen, die man so aufbricht und halt so ein T-Shirt mit ein bisschen gebunden oder Leder dran oder so halt. Okay. Also nicht, was man jetzt so auf der Straße direkt tragen würde. Aber geht man nicht in den Swinger-Club, weil man scharf ist und ist man dann nicht frustriert, wenn man rausgeht und ist es nichts passiert? Nee. Ja, also bei uns jetzt nicht so. Bei uns ist es nicht so. Weil wir haben, ich denke, einfach eine gewisse Fundament, wo wir uns absolut vertrauen und wo wir gleich sind. Und wir wollen ja beide auch das Gleiche. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt der eine das möchte Und der andere macht es nicht so mit und man kommt dann nicht auf die Kosten. Mhm. Wir wollen ja beide das Gleiche. Wir fahren ja deswegen dahin. Also bei euch ist ganz klar, ihr macht verschiedene Schweinereien, aber ihr müsst es zu zweit machen. Ihr seid immer nur im Doppelpack zu haben. Richtig. Und dann gerne auch eine Gruppengeschichte oder mit zwei anderen Pärchen und so weiter. Weil alles andere kriege ich ja zu Hause. Also ich brauche ja keine einzelne Person im anderen Raum oder sowas, weil ich es auch zu Hause haben kann. Also man muss halt einfach nur vernünftig über das Sexualleben reden und dann funktioniert das auch. Vielleicht seid ihr da jetzt in einem falschen Club, kann das sein? Ja, das kam uns heute auch so ein bisschen vor. Ja, das heißt, also, der nächste Besuch ist in einem anderen Club. Mit Sicherheit, ja. Weil es ist halt so komisch, wie manche Leute ticken, also das muss man sagen. Also das Nur jeder muss ja alles selber sein Leben führen. Nur man muss auch den gewissen Respekt den anderen dann gegenüber haben irgendwie und es auch akzeptieren. Und das kam halt jetzt nicht so rüber da heute. Verstehe. Gut, Frank. Dann bedanke ich mich bei dir und du gibst mir netterweise nochmal deine nette Steffi. Das mache ich da gleich. Tschüss. Hi. Ja, Steffi, also die Erfahrung heute war ein bisschen frustrierend. Wie sieht deine Lust aus, demnächst wieder in einen Swingerclub zu gehen? Ja, ich denke, wir gehen da schon nochmal hin. Mhm. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass man da halt wenig gleichgesinnte Leute trifft. Ja, deswegen sagte ich gerade zu Frank, da müsstet ihr vielleicht in einen anderen Club gehen, wo es vielleicht anders zugeht. Ja, da müsste man mal gucken, wo es so einen Club gibt. Ich könnte mir vorstellen, Steffi und Frank waren jetzt, wie viele Stunden wart ihr im Club? Seit 8 Uhr. Seit 8 Uhr. Ja, dass ihr jetzt also quasi beide bis eins oder so. Ja, dass ihr jetzt beide in sehr guter Stimmung seid und dass, wenn das Gespräch jetzt zu Ende ist, dass es dann noch ein bisschen zur Sache geht. Ja. Ja. Da kann es von ausgehen. Sehr gut, wir machen uns alle unsere... Also wir gucken natürlich erst die Sendung. Natürlich, natürlich. Ne? Und dann machen wir uns alle unsere Fantasien. Genau. Steffi, danke für den Anruf und euch beiden alles Gute. Ja, viel Spaß. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und ich bin verbunden mit der Maria. Die Maria ist 66. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Maria. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe Angst. Ich muss anders anfangen. Ich habe Sonntag 6 Wochen ab von meinem Mann. Dein Mann ist vor 6 Wochen gestorben? Ja, am 11. September. Mhm. Und ich war sehr lange tablettenabhängig. Und bin seit 4 Jahren, habe ich keine mehr genommen. Mhm. Mein Mann hat sehr viele Tabletten und ich habe alle weggetan, bis auf die gewisse Tabletten. Welche hast du denn behalten? Ich habe Tilidin behalten. Mhm. Das sagt mir jetzt nichts, was bewirkt diese Tabletten? Das sind starke Schmerz- und Beruhigungsmittel. Ah ja, okay. Mhm. Und ich kann sie einfach nicht wegwerfen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt vom 6-Wochen-Amt ein paar davon nehme, dass du es dann besser verkraftest, meinst du? Ja. Wenn man nicht abhängig war und wenn man eigentlich gesund ist, ist da sicher nichts gegen einzuwenden, vor so schweren Gängen eine Tablette zu nehmen. Oder nach einem Trauerfall. Ich glaube allerdings, in deiner Situation, mit dem Hintergrund, ist das fatal und du darfst es nicht machen. Ich glaube, jeder Arzt würde dir das wahrscheinlich genauso sagen. Wie viele Tabletten hast du denn früher genommen? Ich war immer so auf meiner Wolke 7. Über wie viele Jahre? 14, 15 Jahre. 14, 15 Jahre. Und wie hast du das geschafft, davon wegzukommen? Ich war 6 Monate in Therapie. Stationär? Ja, ja. Also du warst 6 Monate in einer Klinik? Ja. Das alles gefährdest du jetzt, Maria, wenn du jetzt zu den Tabletten greifst. Das weißt du. Ja, eben, deshalb rufe ich an. Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei, die Dinger wegzuschmeißen. Wie viel hast du denn noch? Ungefähr 80. 80 noch? Sind die in einer Dose? Nein, im Paket sind die. Die habe ich ihm morgens und abends immer eine geben müssen, damit er die Schmerzen erträgt. Weißt du, ich mache mir Vorwürfe. Welche Vorwürfe machst du dir? mein Mann hatte einen Herzschrittmacher mit Fibrator. Und ich habe nachmittags den Fibrator abstellen lassen, weil ich ihm ein menschenwürdiges Sterben erleichtern wollte. Ja. Und 2 Stunden später war er tot. Und für meinen Mann habe ich das Richtige getan. Ja. Nur ich komme damit nicht klar. Welche Erkrankung, welche Grunderkrankung hatte dein Mann? Der hatte 2 Herzinfarkte und 3 Schlaganfälle. Und dann hatte er einen künstlichen Ausgang, also er konnte nicht normal auf Toilette gehen. Und es war abzusehen, dass er sterben würde? Ja. Da war auch keine Rettung und keine Therapie mehr möglich? Nein, das Krankenhaus hat ihn noch nicht mehr genommen. Also er ist zum Sterben quasi nach Hause gekommen? Ja, ich wollte auch, dass er zu Hause stirbt. Hast du das mit einem Arzt abgesprochen, dass das gemacht wurde? Also wie mein Mann jetzt die letzten 3 Tage nichts mehr gegessen hat, habe ich ihn angerufen und habe ihm gesagt, dass er fast gar nichts mehr nimmt, dass er auch kaum noch schlucken kann. Und dann hat er mir geraten, den Fibrator abzustellen. Und ich habe das dann auch gemacht, weil es sonst eine Quälerei für ihn gewesen wäre. Wie war denn das, als du das denn abgestellt hast? Das war furchtbar für mich. Das war für mich, als wenn ich ihn umbringe. Merktest du, dass er dann irgendwie schwerer atmet? Oder konntest du irgendwas erkennen? Nein, komischerweise wurde er ganz ruhig. Er wurde ruhig und dann habe ich ihm gesagt, und vorher konnte er nicht mehr reden so doll. Und dann sage ich, ich gehe in die Küche, mir das Kaffee holen. Und dann sagte er nur Tschüss. Ich war bis an die Küchentür und dann war er tot. Ich war nicht bei ihm. Weißt du, wenn er jetzt an einem Tag gestorben wäre, dann würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Aber ein paar Stunden, nachdem ich das Gerät habe abstellen lassen. Hat er das denn eigentlich bewusst mitbekommen, dass du das Gerät abgestellt hast? Ich glaube, ja. Du konntest aber nicht mit ihm sprechen und ihn fragen, ob du das tun sollst? Nein. Aber Domian, er hätte jedes Mal 750 Volt durch den Körper gejagt. Was wäre das gewesen? Wenn du das nicht abgeschaltet hättest, was glaubst du, wie lange er dann noch gelebt hätte? 1-2 Tage. Das ist definitiv so. Ja. Das hat der Arzt auch gesagt. Ja, er hat gesagt, er konnte nicht sterben, weil das Ding an war. Er wäre schon eher gestorben, wenn jetzt er hätte abstellen lassen. Also hört sich das, so wie du es jetzt schilderst, an, als einen sehr großen Akt der Mitmenschlichkeit und letztendlich der Liebe, dass du das getan hast. Du hast ihm das Sterben erleichtert dadurch. Ja. Und insofern ist dagegen ja überhaupt gar nichts einzuwenden, wenn das auch ein sehr schwerer Vorgang ist. Und ich kann auch verstehen, dass du dann im Nachhinein, dass man da in ein gewisses Konflikt gerät. Aber du hast es ja für ihn gewollt und du hast es für ihn gut gewollt. So hast du es ja gesagt. Ja, Domian, er konnte nicht mehr. Er konnte nicht mehr trinken, er konnte nicht mehr essen, er konnte nichts mehr. Ich verstehe. So, jetzt müssen wir aber dringend noch weiter über die Medikamente und die Tabletten sprechen, Maria. Die Sendung ist jetzt vorbei, aber ich bitte dich unbedingt aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir nochmal telefonisch, okay? Okay. So machen wir's. Bis gleich. Ja. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. War und ist Tim Dohnke. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Montag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.